WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen zu spät, wir bitten das zu entschuldigen. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt die Liebe und der Tod. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen Menschen in großer Liebe bis in den Tod begleitet haben und ihm beigestanden haben. Ich frage euch, kennt ihr jemanden, der wegen eines zerbrochenen Herzens sich das Leben genommen hat? Vielleicht ist sogar jemand unter euch, der einen Mord begangen hat aus Liebe. Oder vielleicht ist jemand unter euch, der aufgrund eines großen Liebeskummers nie wieder hat lieben können, vielleicht über Jahrzehnte. Und wer von euch lebt in einer Beziehung, vielleicht auch schon sehr lange, und ihr müsst gestehen und offen sagen, unsere Liebe ist tot. Also, wenn ihr gerne über dieses Thema mit mir sprechen wollt, die Liebe und der Tod, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Petra. Petra ist 62. Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja. Ich wollte zu dem Thema sagen, ich habe das am Montag gehört, Liebe und Tod, dass zur Liebe auch der Tod gehört und dass auch dazu gehört, jemanden dabei zu unterstützen, wenn er den Freitod wählt. Ja. Und das ist mir am Mittwoch passiert. Am Mittwoch ist mein Lebenspartner, hat sich dafür entschieden. Und wie gesagt, am Montag habe ich das Thema gehört und das hat mich, ich gucke nun laufend. Du sagst am Mittwoch, also heute? Nein, gestern, vor einer Woche. Ach so, vor einer Woche. Okay. Vor einer Woche. Und ich wollte einfach nur dazu anrufen, weil ich so gemerkt habe, wie wichtig das ist, wenn jemand diese Entscheidung trifft, es für denjenigen wichtig ist, zu wissen, ist es jemand dabei oder da, der bei dieser, erstmal auch bei dieser Entscheidung unterstützt. Was genau ist jetzt bei euch passiert? Mein Freund ist vor 4 Jahren COPD diagnostiziert worden mit Emphysemen. Schwere Lungenerkrankung? Schwere Lungenerkrankung, wo sich die Lunge auflöst und Atemnot und so weiter und so fort. Und nach 2 Jahren ist er von dem ersten Arzt entlassen worden, ich kann für sie nichts mehr tun, und hat damals das erste Mal den Entschluss gefasst, Pflegefall will er nicht werden. Und und ich damals so ganz spontan gesagt habe, oder also Freitod, und ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Ziemlich so. Dann hat er einen neuen Arzt, eine neue Ärztin gefunden, die also sofort alles in Bewegung gesetzt hat. Er wurde operiert. Er hat noch ein ganz tolles Jahr gehabt, wo er wirklich gut Luft hatte, weil sie das erste Emphysem operiert haben. Aber irgendwann war das Thema wieder da. Ja, und es ging ihm schlechter. Es ging ihm immer schlechter. Seit einem halben Jahr ist eigentlich so das Thema. Ich war zwischendurch im Urlaub und ich wusste gar nicht, wenn ich wiederkomme, ob er noch da ist. Wie schlecht ging es ihm? Beschreibt man den Zustand jetzt in der letzten Zeit? Du, das ist ganz schwer zu beschreiben, ne? Weil er ließ ganz wenig an sich ran. Äußerlich, klar, er konnte immer schlechter laufen, er kriegte immer schlechter Luft. Aber es war nicht so, dass er am Tage Luft brauchte. Beatmet werden musste genau, durch das Gerät. Das Beatmungsgerät brauchte. Aber so die Luft und auch so, dann hat er immer Krämpfe und über diese Erkrankung steht ja die große Angst, ich ersticke irgendwann. Ja, genau. Hattest du überhaupt Ruhe, dann in Urlaub zu fahren, während er so krank war? Es war noch nicht so, dass er am Tage das Beatmungsgerät brauchte. Also es langte immer, wenn er es über Nacht genommen hatte. Das war nicht das Problem, sah ich nicht. Sondern eher das Problem, dass er, während ich weg bin, den Freitod wählt. Was ist jetzt genau an dem Mittwoch passiert? Und ja, aber ich will da sagen, seit einem halben Jahr stand das mehr oder weniger im Raum. Da ging das mal so von Monat zu Monat. Was ich eigentlich erzählen will, worum es mir eigentlich geht, ist diese Entscheidung für ihn zu treffen und es mit mir zu kommunizieren. Wir haben dann geredet und das letzte Vierteljahr war da diese Kommunikation mal viel mehr. dass ich so merkte, ich muss mich endlich mal auf dieses Thema ernsthaft einlassen. Also er hat für sich die Entscheidung getroffen, ich werde nicht ein endloser Pflegefall. Genau, darum ging es ihm. Er wollte kein Pflegefall werden. Ich wähle den Freitod, ja. Ich möchte selbstbestimmt sterben. Das war genau. Das Thema. Das war sein Thema. Und das war im letzten Vierteljahr, und ich muss auch dummerweise dazu sagen, ich habe dann ein Buch gelesen, nicht dummerweise, ist Quatsch, aber ich habe das Buch gelesen, das ein ganzes halbes Jahr. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt oder zum ersten Mal nachvollziehen können, wie es ihm eigentlich ging. Mhm. Weil ich habe immer nur so gesehen, ich aus meiner Warte, ich dachte, geht doch noch. Und wenn du ihn so siehst, naja, das ist schlechter geworden und so. Mhm. So. Und da habe ich so zum ersten Mal verstanden, weil ich auch gemerkt habe, er erzählt mir gar nicht alles. Ne? Mhm. Und diese vielen Medikamente, die er nehmen musste. Und es ist immer dieses, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, diese rosige Farbe machen, Cortison, jetzt habe ich es, Cortison. Mhm. Das hat ihn, weil, wie, ja. Wenn, als ihr darüber gesprochen habt, wie hat er sich denn geäußert, wie wollte er sich das Leben nehmen? Schlafmittel. Friedlich einschlafen. Sein Ziel war, friedlich einzuschlafen und das nicht alleine. Und das, darauf will ich eigentlich hinaus. Und das hat er auch gemacht. Und das haben wir auch gemacht. Habt ihr gemeinsam gemacht. Ihr habt gemeinsam beschlossen, jetzt soll der Tod kommen und er hat die Medikamente eingenommen, du warst bei ihm. Genau. Und dann ist er eingeschlafen. Ja. Hast du dich neben ihn gelegt? Ja, gesetzt. Gesetzt, hm. Dir war klar, dass die Dosis, die er eingenommen hat, ausreichen wird zum Sterben? Ja. Hm. Was ist das aber für ein... Ich wollte eigentlich erzählen, was ich viel wichtiger finde, weil der Thema ist Liebe und Tod, dass man aus Liebe damit einverstanden sein kann, dass der geliebte Mensch einen verlässt, weißt du? Absolut, und das ist so das, und diese das, Entscheidung auch für mich, Petra, das ist... Diese Entscheidung auch für mich zu sagen... Obwohl es mir wehtut, aber einfach zu sagen, ihm zuliebe. Mhm. Es ist eigentlich, Petra, ein ungeheurer Liebesbeweis. Alles andere ist ja vielleicht auch egoistisch, aber das ist wirklich ein Liebesbeweis, diesen Wunsch zu respektieren. Mhm. Und das sage ich aber eben auch, weißt du, so für andere, ich wollte jetzt gar nicht so in diese Details gehen. Ich meine, ich weiß gar nicht, weißt du, aber mir geht es so darum, weil das ist ja so etwas, man weiß, hinterher ist man alleine. All das, was hinterher kommt. Aber einfach so diesem Menschen den Frieden zu geben. Mhm. Und so, damit er weiß, er muss es nicht alleine durchstehen. Und er weiß, der Mensch, der ihn liebt, akzeptiert das. Mhm. Weil das ist ja auch eine schwere Entscheidung. Ich bin ja auch lange damit. Absolut. Als er die Medikamente eingenommen hat, war er da noch ganz bei klarem Verstand? Ja, auch vorher. Ich habe vorher gesagt, Petra, ich habe mir nochmal alles genau überlegt. Mhm. Ich habe mir überlegt, was macht es aus, wenn ich es 4 Wochen später nehme? Ist die Krankheit nicht weg? Mhm. Es war, was ich auch noch dazu sagen will, als er die Entscheidung des Termins getroffen hat, der war sowas von entspannt. Weißt du, er hat früher immer so... Das ist eine Last von ihm abgefallen. Er war so froh, glücklich, dass er endlich diese Entscheidung getroffen hat und wusste so, das ist nur mein Termin. Ich möchte nochmal in die Situation hineinfragen. Was hat er als letztes dann zu dir gesagt, als er die Medikamente genommen hatte? Wir haben so viel geredet. Es gab keine speziellen, besonderen Worte mehr zum Schluss. Nein, wir haben also so viel. Eigentlich war ihm immer nur wichtig, mir zu sagen, er hat mir immer nur gesagt, dass er glücklich ist und Frieden für sich gefunden hat, dass es für ihn eine Befreiung ist. Wie lange die Befreiung war für ihn ganz wichtig. Ja, wie lange hat es gedauert, bis er dann gestorben ist? Oh, weiß ich nicht. Aber irgendwann hast du einen Arzt angerufen, um den Tod festzustellen. Habe ich gemacht, ja. Du bist ja auf juristisch sehr heiklem Terrain gegangen, das weißt deswegen, du, ne? Deswegen würde ich das jetzt auch wirklich, das ist nicht der Thema meines Anrufes. Mhm. Ich wollte eigentlich, weil das Thema ist ja Liebe und Tod, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass mir ist wichtig, ich habe das verstanden, Menschen, Petra, und ich habe einen ganz hohen Respekt vor dir. Dass es so wichtig ist, dass jemand in Frieden einschlafen absolut. Kann. Absolut. Und wenn es sein Wunsch ist, dann ist es sein Wunsch. Genau. Und das nicht alleine tun zu müssen. Dass er das nicht allein tun musste. Das ist eine ganz große menschliche Leistung von dir oder von euch beiden, dass ihr das so hinbekommen habt. Ja. Streng genommen, juristisch ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ich habe einen Arzt gerufen. Bitte? Ich habe einen Arzt gerufen. Okay. Weißt du, wo es dumm ist? Ich wollte darüber nicht reden. Das möchte ich gerne hinterher mit deiner Psychologin. Ich sag's nur, wir müssen es, der Korrektheit halber muss ich das schon so sagen, damit da keine Missverständnisse entstehen. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch dein Buch, was du geschrieben hast, dazu habe ich ihm gegeben. Das hat ihm unheimlich viel gegeben, dieses Buch zu lesen. Ne? Mhm. Und ich wollte eigentlich nur sagen, was mir ist wichtig, einfach das Thema, was du gewählt hast, Liebe und Tod, dass zur Liebe eben auch der Tod gehört. Petra, wie lange wart ihr eigentlich zusammen? 17 Jahre. 17 Jahre. Also ich kenne ihn seit 30 oder 40 Jahren, weiß ich gar nicht so genau, seit 1972. Aber seit 17 Jahren lieben wir uns und mit Höhen und Tiefen. Aber also auch so meine Entscheidung, also am Anfang so locker dahin sagen, aber so die letzte halbe Jahr und das letzte Vierteljahr, diese Entscheidung, ihm auch dabei zu helfen und eben alles zu organisieren und einfach so, und dass ihm das gut getan hat und dass ihm das gut einfach auch, ich habe ihn ja erlebt, die Zeiten, und wie ihm das gut getan hat. Du bist auch mit dir komplett im Reinen, dass du das so gemacht hast. Ja. Ja, das finde ich auch, zu Recht. Ich bin traurig und es fehlt mir, aber ich weiß, dass er glücklich ist. Und wir sagen nochmal, so habe ich es verstanden, dass dein Freund absolut austherapiert war und dass es keinerlei Hoffnung mehr gab auf Besserung oder Geheilung. Nee, das gab es nicht, das wusste er ja. Ja, das ist wichtig auch nochmal so zu sagen. Ja, und er hatte ja auch schon mal, hat es auch schon mal versucht mit der Schweiz und so, das ist ja alles so kompliziert hier bei uns in Deutschland, also was ich da so mitgekriegt habe. Aber das ist auch gar nicht mein Thema, wo es einfach so, weil ich merkte, wie ihm das gut tat, dass er wusste, ich bin auf seiner Seite. Das glaube ich. Das war ihm ganz wichtig, ne? Und das wollte ich so zu dem Thema sagen, dass man das einfach so auch mal respektieren muss und einfach so, ja. Ich habe großen Respekt vor dir. Und ich finde das sehr, sehr erstaunlich und beachtlich, dass du es gemacht hast und du hast deinem Freund einen großen Liebesdienst erwiesen. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast, das erzählt ja auch nicht jeder öffentlich. Ich finde das sehr mutig und sehr richtig. Und du hast es gerade schon angedeutet, du würdest gerne noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Würde ich gerne, ja. Und da möchte ich noch etwas sagen. Ich gucke deine Sendung auch mal laufend, ne? Und wundere mich mal, dass die Leute sagen. Und großes Dank an dein Team, aber ich bin nun auch dreimal angerufen worden. Ne? Und ich muss jetzt, verstehe ich das. Das ist ja unglaublich, was sie in deinem Hintergrund leisten. Ne? Das stimmt. Das ist toll. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe das mal nie verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden. Ja, diese Sendung funktioniert nur mit einem sehr, sehr guten Team im Hintergrund. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, ich auch. Finde ich ganz toll, was ihr dort macht. Liebe Petra, vielen Dank für deinen Anruf. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Die Liebe und der Tod. Was habt ihr zu diesen beiden Themen schon erlebt? Was fällt euch dazu ein aus eurem Leben? Wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Deborah. Deborah ist 53. Guten Morgen, Deborah. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Deborah. Ja. Ja, ich habe Liebe und Tod in einer Person und im Angesicht des Todes erlebt. Und zwar, ich bin verwitwet seit über 8 Jahren. Mein Mann ist tödlich verunglückt im Ausland. Danach war ich ganz, ganz unten und ganz, ganz lange ganz, ganz unten. Ja. Dann war ich 2008 mal wieder in einer Klinik mit anschließendem Tagesklinikaufenthalt. Da habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem habe ich einfach nur geredet, kameradschaftlich, mehr nicht. Der wurde entlassen, dann hat er mich immer wieder angerufen. Einmal in der Woche haben wir telefoniert. Kameradschaftlich, mehr nicht. Ja. Das ging über 2 Jahre. Wir haben nur telefoniert, mehr nicht. Ja. Mehr habe ich auch gar nicht zugelassen. Und dann in einem Telefonat im September 2010 hat es bei mir den Hebel umgelegt und es waren bei mir Schmetterlinge im Bauch. Was hat denn den Hebel rumgelegt? Ja, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Wir sind uns es ist einfach über die 2 Jahre ein ganz großes Vertrauen entstanden. Und wir haben uns einfach alles sagen können. Aber ja, wir haben uns immer Respekt gezeigt gegenseitig. Er ist auch nie so anzüglich geworden oder so. Wir haben uns mit ganz viel Respekt einfach alles gesagt. Er wusste von meinem Leben, ne, dass ich verwitwet bin und so. So, und dann hat er aber In der Zwischenzeit war er an Krebs erkrankt. Mhm. Also als bei mir die Schmetterlinge anfingen, war er schon an Krebs erkrankt. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt? Das wusste ich. Ja. Das wusste ich. Mhm. Ich hatte ihn damals, als er operiert wurde, in der Klinik besucht. Mhm. Ist denn dann, nachdem der Hebel umgelegt wurde, daraus dann eine Liebesbeziehung geworden, mit allem drum und dran? Ja. Ich habe ihm also, ich habe dann Klartext geredet. Wir haben also gesagt, es geht nur offen und ehrlich. Mhm. Und ich habe gesagt, ne, dass bei mir Schmetterlinge sind. Und er war, er wollte die nicht zulassen. Auch bei sich wollte er das nicht zulassen, Gefühle, weil er gesagt hat, irgendwann wirst du wieder einen Mann verlieren und das möchte ich dir nicht antun. Mhm. Aber und dennoch habt ihr euch aufeinander eingelassen. Ja, ich habe ihm gesagt, ich habe das nach meinem Mann auch schon geschafft, wieder auf die Beine zu kommen und ich werde es auch jetzt wieder schaffen. Mhm. Warum sollen wir, nur weil der Tod im Raum ist, uns diese Liebe nicht gönnen? Das war, diesen Satz hast du gesagt, im Jahr 2010, im September 2010. Wie ist die Situation heute? Wir haben uns aufeinander eingelassen im September 2010. Und wir hatten ganze 7,5 Monate. Ach, länger nicht mehr. Und dann war bei unserer Liebe der Tod schon da, ja. 7,5 Monate. 7,5 Monate. Aber wir haben, weil wir es wussten, dass der Tod mit uns ist, das Leben so gelebt, wie es kam. Wir haben einfach diesem Spruch zufolge gelebt, gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Und wir haben aus jedem Tag das Beste gemacht. Wir sind schick essen gegangen. Wir sind rausgegangen mit Kamera. Wir waren mal Fotografen und es war einfach fantastisch. Kann das sein, dass ihr gar nicht so intensiv gelebt hättet, wenn der Tod nicht da gewesen wäre? Ja, ganz bestimmt. Bin ich mir ganz sicher. Dennoch ist es, hat es natürlich auch etwas ungeheuer Tragisches. Du nach so langer Zeit lässt dich wieder auf eine solche Beziehung ein. Er ja nun wahrscheinlich auch nach längerer Zeit. Ja. Und dann kommt der Punkt oder der Tag, wo der Freund, der Geliebte stirbt. Ja. Was ist da in dir vorgegangen? Ich war natürlich anders vorbereitet, weil der Tod war von Anfang an mit uns. Mhm. Und er war Thema. Und er war immer Thema. Mhm. Wir haben nächtelang geredet und geweint. Mhm. Aber nur dieses Weinen und nur dieser Schmerz und diese Tränen, die haben uns ermöglicht, auch wieder Freude zuzulassen. Mhm. Ich verstehe. Wie waren die letzten Tage? Wie habt ihr die verbracht? Also die letzten 14 Tage waren wir auf der Palliativstation in einem Krankenhaus. Und auch die waren ganz besonders, weil wir auch da Achtsamkeit und Respekt uns gegenseitig gegeben haben. Ich habe ihm... Hast du mit in dem Zimmer gewohnt? Ja, wir haben. Hatte ein Einzelzimmer und ich habe in diesem Zimmer mitgewohnt. Mhm. Ich habe von da aus mein Leben gelebt, insofern als ich meine Sporttermine wahrgenommen habe. Mhm. Also ich habe ihn im Angesicht des Todes nicht geklammert. Mhm. Ja, mhm. Ich hätte auch jetzt sagen können, ich bleibe 24 Stunden hier. Du hast eine gewisse Normalität deinem Alltag weitergelebt. Habe ich. Genau. Und bist dann aber immer wieder zurückgegangen ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt zum Sport und ich bin in 2 Stunden wieder da. Und dann war ich in 2 Stunden wieder da. Kann man entspannt schlafen in einer solchen Situation auf einer Palliativstation, wenn der Partner da liegt und droht, bald zu sterben? Also, das ist schon anstrengend. Das hat an meinen Kräften sehr gezerrt. Mhm. Ich bin dann nach der 5. Nacht irgendwann abends um 9 Uhr schon eingeschlafen und habe dann das Piepsen nicht mehr gehört und bin dann die 6. Nacht zu Hause gewesen und habe zu Hause geschlafen, um Kraft zu tanken. Und da habe ich auch gesehen, so, es ist wichtig, ne, diesen Sterbenden schon vorher loszulassen und an sich selbst zu denken. Und das war so gut, das hat mir nochmal Kraft gegeben, zu Hause in der Nacht die Kraft zu tanken. Warst du dann im Moment des Todes bei ihm? Ja, ich habe also auf dem Sterbebett ein Ritual gemacht. Ich habe ihn also durch dieses Ritual losgelassen. Was ist das für ein Ritual? Also ich habe mit ihm gesprochen, und weil die Stationsärztin hat gesagt, um sie macht er sich die meisten Sorgen, sie müssen ihn jetzt loslassen. Und dann habe ich seine Hand genommen, ganz fest gehalten und habe mit ihm gesprochen. Mhm. Er konnte nicht mehr sprechen, aber... Also während des Sterbens quasi hast du mit ihm gesprochen? Am Tag vorher. Am Tag vorher? Am Tag vorher. Und was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, du spürst jetzt meine Hand und ich halte dich ganz, ganz fest und das spürst du. Und gleich werde ich diese Hand loslassen. Dann fällt diese Hand 10 Zentimeter tiefer auf die Matratze. Und dann habe ich dich losgelassen. Von da an werde ich dich nur noch berühren und streicheln, aber ich werde dich nicht mehr halten. Konnte er da noch sprachlich drauf reagieren? Nein, mit Mimik und Gestik. Hast du das Gefühl gehabt, dass ihm das gut getan hat? Ja, ja. Und ich habe ihm dann gesagt, ich werde dich nicht mehr halten. Ich werde bei dir sein, aber ich werde dich nicht mehr halten. Und genau so hast du es gemacht. Und du darfst entscheiden, wann du gehst. Du darfst alleine gehen, wenn ich schlafe. Oder du darfst entscheiden, dass ich dabei bin. Er hat entschieden, dass du dabei warst. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die da sterben, das als letzte Möglichkeit haben, selbst noch zu entscheiden. Das glaube ich auch. Und ich durfte dieses besondere Geschenk des Todes miterleben. Und er konnte gehen. Ganz besonders. Ja. Er konnte gehen, weil er wusste, dass du ihn losgelassen hattest. Ja. Das finde ich ganz beeindruckend, was du erzählst. Ich finde das so gut. Also er hat ungefähr einen Tag, also das waren keine 24 Stunden später, wo er dann wirklich gestorben ist. Und das war was ganz Besonderes, ja. Nun habt ihr das alles sehr bedacht gemacht. Du hast es sehr gut gemacht, finde ich. Sehr richtig gemacht. Ja. Dennoch, dann sitzt du am Bett und dann hat er den letzten Atemzug getan. Was war das für ein Gefühl für dich? Also das ist natürlich schon tiefer Schmerz und Traurigkeit. Aber ich habe immer noch so diesen Satz von ihm in Erinnerung, dass er gesagt hat, durch dich war die letzte Zeit meines Lebens die schönste Zeit. Und das ist für mich so etwas Besonderes. Ganz was Besonderes. Ja. Ein ungeheures Kompliment. Ja, ja. Und das habe ich so. Also ich sage einfach, dieser Mann war für mich vom ersten bis zum letzten Tag ein Geschenk. Mhm. Und deswegen sage ich einfach, dass diese 7,5 Monate für mich gefühlte 7 Jahre waren. Mhm. Und daraus zehre ich einfach. Ich muss mich jetzt sehr zusammennehmen, dass ich bei Stimme bleibe. Ich glaube, dass viele, die uns jetzt zuhören, Tränen in den Augen haben. Ja. Das ist was ganz Tolles, was du da erzählt hast und was du gemacht hast, Deborah. Domian, woher weißt du das alles so? Wo hast du das her? Ist das eine Intuition? Na, nicht ganz. Also ein Schicksal prägt einen Menschen. Mhm. Ja, und mein Mann ist vor 8,5 Jahren tödlich verunglückt. Für mich war das Thema Tod damals kein Thema. Ich bin damals einfach, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Mhm. Und danach habe ich einfach ganz viel an mir gearbeitet. Mhm. Ich kann jedem Trauernden nur raten, eine Trauergruppe aufzusuchen, seine Trauer zuzulassen und auszudrücken und nicht wegzudrücken. Weil wenn man keine Trauer zulässt, dann kann auch keine Freude kommen. Und ich habe dann halt irgendwann nach seinem Tod eine Ausbildung gemacht zur Lebens- und Trauerbegleiterin. Und das hat mir einfach geholfen, wie man so schön sagt, in meiner Mitte anzukommen. Und das ermöglicht mir jetzt einfach so klar zu sein und so offen darüber zu sprechen. Das ist übrigens dieses Ritual, von dem du gerade gesprochen hast, das ist sehr buddhistisch. Das machen oder würden viele Buddhisten genauso machen. Okay. Aber das wusstest du gar nicht so. Nee, das wusste ich gar nicht. Ich hab's gefühlt, dass das wichtig ist. Deborah, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Und ich glaube, dass du vielen Menschen jetzt ins Herz hineingesprochen hast. Ja, wenn ich dazu beitragen in jedem Fall. Ja, und es ist so ein großartiges Beispiel für unser Thema, nämlich Liebe und Tod. Ja. Wie nah das beieinander ist und wie sehr die Liebe den Tod umarmt hat und es eins war. Und wichtig ist, diesen Sterbenden nicht zu klammern. Unbedingt. Wichtig ist, diesen Sterbenden gehen zu lassen. Und das mit so einem Ritual zu unterstützen, das ist unbedingt wichtig, dass der geht, das auch spürt, dass er gehen darf. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jürgen, ich möchte dir auch sagen, danke einmal für diese besondere Sendung, die du machst. Vielen Dank. Und zum Zweiten möchte ich sagen, schön, dass es dich gibt und dein Team im Hintergrund. Vielen Dank an dich und an alle. Vielen, vielen, vielen Dank. Alles Gute, Deborah. Danke euch auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Wir haben 1:31 Uhr. Unser Thema heute Nacht heißt, ihr habt es wahrscheinlich auch schon jetzt kombiniert, heißt Die Liebe und der Tod. Und wenn ihr uns dazu Geschichten erzählen wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. 0800 220 50 50. Hier ist Alex. Alex ist 23. Guten Morgen, Alex. Hallo, Domia. Hallo, Alex. Ich höre dich gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Also, mein Thema zum Thema Die Liebe und der Tod ist, als ich 19 Jahre alt war, da war ich verlobt, zugegebenermaßen sehr früh und sehr jung. Ja, stimmt. Aber 6 Wochen nach der Verlobung ist die andere Hälfte gestorben. Was ist passiert? Sie hatte einen Motorsportunfall. Ein Motorunfall? Motorradunfall? Motorsport. Motorsport. Unfall, ja. Also mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Auto. Es war ein Ausscheidungsrennen. Es ging um einen Fördervertrag. Also sie fuhr Autorennen? Ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass Frauen das machen, aber es kommt vor. Ja, naja, ich frage nur. Nee. Und es war im Juli 2010, 10. Juli 2010. Und sie hatte einen Crash. Und der sofortige medizinische Aufmerksamkeit erforderte. Und da war leider nicht viel zu retten. Man konnte zwar nach der ersten Not-OP noch mit ihr halbwegs reden. Also sie hatte natürlich sehr viele Schmerzmittel, Intus. Man konnte noch notdürftig ein paar Worte wechseln, aber im Verlauf von 5 Stunden nach dem eigentlichen Unfall ist sie dann auch gestorben. Warst du dabei? Bei dem Unfall, ich habe ihn gesehen. Natürlich. Nein. Warst du beim Sterben dabei? Ja. Du warst dabei. Ich frage so ein bisschen nach, weil ich dich schlecht verstehe. Das ist keine gute Leitung. Oh, Entschuldigung. Also du warst im Krankenhaus dabei. Genau. Und wenn einem das mit 19 passiert, also wir waren beide 19, dann ist das etwas, was man sehr schlecht verarbeiten kann. Absolut, das glaube ich. Hast du das also überhaupt damals in den ersten Tagen realisiert, was da geschehen ist? Konntest du das begreifen? Ich muss dabei sagen, also sie hat diesen Sport betrieben seit dem Alter von 6 Jahren, also Kart, also sehr enthusiastisch auf dem Gebiet. Und ich habe sie immer darauf hingewiesen, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Nur wenn man eine Leidenschaft hat, die wirklich packend ist, dann kann man auch die Gefahren ignorieren. Ja, aber meine Frage war gewesen, ob du das überhaupt in dem Moment, als deine Freundin dann gestorben ist, ob du das in dem Verlobte. Alter, Verlobte, ja, die Verlobte ist ja auch eine Freundin, hast du das begriffen und realisiert? Erstaunlicherweise sehr schnell. Weil ich direkt am nächsten Morgen gemerkt habe, als ich, von Schlaf kann nicht die Rede sein, irgendwann halt gibt der Körper nach und man ruht ein paar Stunden. Als ich dann gemerkt habe, dass neben mir niemand mehr ist, da ist mir das sehr schnell sehr klar geworden. Und das ist im Prinzip wie ein Loch, das dann aufgerissen wurde. Du hattest das ja wahrscheinlich damals auch noch nie einen toten Menschen gesehen und dann musstest du gleich deine Verlobte tot sehen, als sie gestorben war. Ja, mehr oder weniger ist das richtig, ja. Gut, natürlich, Großeltern sind dann vorher auch schon gestorben, aber das ist was anderes. Das ist dann altersbedingt etwas, was man erwartet, aber niemand erwartet, dass eine 19-Jährige stirbt. Ja. Wie viele Leute waren denn am Krankenbett, als sie gestorben ist? Muss ich nachzählen. Das war ich, ihre Eltern, ihre beiden Cousins, das 5, der behandelnde Arzt war halt auch in dem Umkreis, also 5. Ja, also die im familiären Kreis kann man schon sagen, war sie dann nochmal zu Bewusstsein gekommen? Ja, wie gesagt, ich konnte noch ein paar Worte mit ihr wechseln, aber alleine. Also da hatte ich die Leute dann gebeten, mir eine Minute zu geben. Über was habt ihr gesprochen? Was waren eure letzten Worte? Also sie wusste, dass es endet. Das war klar. Der Impact, also der Stoß, den sie abbekommen hatte, war so stark, dass das relativ wenig Zweifel zuließ. Sie hat mir gesagt, ich sollte mein Leben, so gut ich kann, halt weiterführen, was ich nicht geschafft habe. Was du nicht geschafft hast? Überhaupt nicht. Was heißt das genau? Warum hast du es nicht geschafft? Weil meine Verlobte gestorben ist, mit 19. Ja, das habe ich schon verstanden, aber gerade hast du mir ja gesagt, dass du es relativ schnell begriffen hast. Inwiefern hast du es dann nicht geschafft? Begreifen und verarbeiten sind ja immer noch ein Unterschied. Ja, aber dann erzähl doch mal, inwiefern du es nicht geschafft hast. Jetzt haben wir das Jahr 2014. Ich hatte dann, gut, die Lebensplanung stellt sich dann natürlich ziemlich stark um. Ich hatte Pläne, also sie hatte zu dem Zeitpunkt eine relativ aussichtsreiche Sache, aus der tatsächlich eine professionelle Karriere hätte werden können, auf die man sich dann eingestellt hatte, sprich ein Umzug und all diese Dinge, die dann plötzlich nicht mehr möglich waren, weil ganz einfach die Grundvoraussetzung nicht mehr bestanden hat. Ja. Das hat mein Leben komplett umgekrempelt, weil alle Pläne, die über Monate und Jahre hinweg gefertigt wurden, plötzlich keinen Wert mehr hatten. Ja. Das heißt, es hatte sich dann komplett auf den Kopf gestellt. Und ich bin dann in Situationen reingeraten, auf die ich selber nicht vorbereitet war. Nun ist ja einige Zeit vergangen. Wie geht es dir denn heute? Also ich arbeite sehr hart, 16 bis 17 Stunden am Tag. Was arbeitest du? Ich bin Software-Ingenieur. Was bist du? Software-Ingenieur. Ah ja, okay. Computerindustrie. Und das erfordert sehr viel Zeit und innerhalb dieser Zeit ist auch alles in Ordnung. Die Arbeit ist fordernd und man muss sich konzentrieren, das ist soweit dann auch in Ordnung. Das Problem ist bloß in dem Moment, wo ich mal 5 Minuten für mich selber habe, in der ich mal nachdenken kann, da kommen diese Bilder hoch und diese Gedanken hoch. Das heißt, immer noch nach wie vor ist das ein starkes und sehr dominierendes Thema in deinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, das einzige Thema, was mich noch treibt. Es gab auch keine Situation in den letzten Jahren, wo du dich eventuell mal auch hättest auf eine neue Partnerschaft einlassen können? Einmal. Und das hat sich, das war eine, und jetzt wird's kompliziert. Ich hatte danach ein Studium aufgenommen in Köln. Und habe dort Freundschaften geschlossen. Und hatte dann ein Auslandssemester. Und du brauchst es gar nicht so kompliziert zu erzählen. Also da gab es eine Frau, auf die du dich eventuell ein bisschen hast einlassen können, aber es hat dann nicht funktioniert. Doch, hat es. Ach so. Das war die Verlobte vom Bruder meines besten Freundes an der Universität. Ja. Wie lange warst du denn mit dieser Frau dann zusammen? 2 Monate. Und in diesen 2 Monaten ist es dir denn da gelungen, die Trauer etwas in den Griff zu kriegen? Da konnte ich mich fallen lassen. Im Gewissen allerdings, dass die Frau verlobt ist. Im Gewissen, dass das nicht halten wird. Ach so. Was es dann natürlich auch nicht getan hat. Es war im April und im Mai 2013. Und wer hat dann Schluss gemacht? Sie? Das war kein Schlussmachen. Es war ja, bevor es losging, schon klar, dass das nicht halten würde. Na gut, aber irgendwie ist es ja beendet worden. Von wem? Naja, technisch gesehen natürlich von ihr. Aber das war jetzt kein Schock, weil ich ja wusste, dass das passieren würde. Also das war jetzt nicht die große Sensation von ihr zu hören, dass sie mit ihrem Verlobten zusammenziehen würde. Alles andere hätte mich eher gewundert. Alex, hast du mir darüber nachgedacht, in eine Trauertherapie zu gehen, eine Trauergruppe aufzusuchen? Ungefähr 2 Wochen nach den Vorfällen 2010 Psychotherapie aufgesucht, die ich auch mit Unterbrechungen bis heute weiterführe. Nur das Problem ist halt, zu so etwas gehören ja auch dann gewisse Fortschritte. Also ich meine, mir wurde geholfen, das ist kein Zweifel. Du hast das Gefühl, es wirkt nicht wirklich. Naja, was soll ich sagen? Also ich bekomme verschriebene Medikamente, die mir helfen sollen, beispielsweise zu schlafen, was nicht wirklich hilft. Also 2-3 Stunden schlafe ich zwar, aber 2010 und 2011 inzwischen ist es natürlich ein kleines bisschen besser geworden, ein bisschen abgeebbt, aber in 2010 und 2011 war es dann so, dass ich Ich wollte fragen, über die Medikamente hinaus, ist das auch eine Gesprächssituation mit dem Therapeuten? Richtig. Ja. Hast du den guten Draht zu dieser Person? Es waren über die Jahre hinweg verschiedene. Ah ja. Aber im Allgemeinen kann man sagen, ja. Dennoch, Alex, würde ich gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Vielleicht kann er dir noch ein paar Tipps. Ja, vielleicht kann er dir noch ein paar Tipps geben, wo man das noch anders hinleiten könnte, dass es effektiver ist und dass dir noch besser geholfen wird. Es würde mich sehr freuen, wenn wir dir das anbieten könnten. Ja, das würde mich auch freuen. Alex, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von Henning zurückgerufen. Ich danke dir sehr auch für den Anruf, dass du von diesem schlimmen Erlebnis uns erzählt hast, was mir sehr leid tut. Und wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die Zukunft. Ja, und dir wünsche ich, dass du noch lange, lange eine Sendung machst. Dankeschön, vielen Dank, sehr nett. Und dass du so weitermachst, du glaubst gar nicht, wie vielen Leuten du hilfst. Ich danke dir sehr, Alex. Du legst bitte auf und der Henning ruft dich gleich zurück. Ja, in Ordnung. Tschüss, ciao. Gute Nacht. Tschüss, gute Nacht. Und wir machen gleich sofort weiter mit der Gudrun. Die ist 56. Guten Morgen, Gudrun. Morgen, Jürgen. Hallo, Gudrun. Du hast dich auch zu unserem Thema die Liebe und der Tod gemeldet. Warum? Ja, richtig. Ich habe am 1. Februar diesen Jahres ist meine einzige Tochter verstorben an Krebs. Ich habe sie in den Tod begleitet. Die letzten 14 Tage konnte ich bei ihr im Krankenhaus sein. Mhm. Wie alt ist deine Tochter geworden? 40, also sie wäre jetzt im März 41 geworden. Ja, bist du sehr früh Mama geworden. Ja, genau. Mhm. Also ich sag mal, im Prinzip war das Kind, also mein Kind war ja eine erwachsene Frau, aber mein Kind war eigentlich immer da. Mein ganzes Leben lang, ne? Mhm. So seit 15 ist ja schon, ne? Mit 17 haben wir uns eine eigene Wohnung genommen und wir waren also eigentlich auch nie getrennt. Ach, sie hatte keine eigene Familie? Nein, ja, sie hat eine Tochter, eine Enkeltochter, ist aber alleinerziehend gewesen. Ah ja. Und die Tochter, also meine Enkelin ist jetzt 14, wird 15 im Sommer. Wirst du dich jetzt um die Enkelin kümmern? Ja. Es hat jetzt, ich weiß nicht, 6 oder 7 Wochen gedauert, bis wir einen Termin beim Amtsgericht hatten, damit ich endlich die, die Vormundschaft bekommen kann. Ja. An welchem Krebs war deine Tochter erkrankt? Das war ursprünglich Brustkrebs. Das hat vor 4,5 Jahren angefangen. Also eine 4,5-jährige Kampfes- und Leidenszeit. Ja, immer wieder. Meine Tochter hat nicht hier bei mir gewohnt. Die wohnte 120 Kilometer von mir entfernt. Ach so, das auch noch. Ja, wir sind dann immer dahin gefahren, waren monatelang da. Wenn sie mit ihr zur Chemo gefahren ist, immer ins Uniklinikum nach Aachen gegangen. Zur Chemo, zur Bestrahlung, dann war es wieder gut, dann konnten wir wieder nach Hause, dann kam wieder neuer Krebs, dann war es in der Leber, dann war es in den Lymphen. Also es war ein Kampf, 4,5 Jahre lang. Mhm. Meine Enkeltochter hat das gut beschrieben, die hat immer gesagt, sie hat den Kampf nicht verloren, sondern sie hat jeden Tag gewonnen, den sie gekämpft hat. Ja, das ist gut gesagt, ja. Es ist ja am 1. Februar diesen Jahres gestorben. Richtig. Du warst bei ihr die letzten zwei Wochen. 2 Wochen, ja. Wie waren diese 2 Wochen? Ja, schlimm. Ganz schlimm. Also ich sag mal, es war ja immer noch, sie war voller Wasser. Sie konnte sich nicht mehr so bewegen. Ich habe sie gewaschen, ich habe sie im Rollstuhl hin und her gefahren. Bauchwasser abgelassen und was weiß ich, um auch die Schwestern zu entlasten, weil normalerweise gehörte sie auf die Palliativstation, da war aber kein Bett frei. Dann haben wir wieder gedacht, also auch meine Tochter, das war einfach so, dass sie dann sagte, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme und am nächsten Tag dann oder eine Stunde später manchmal, Mama, du bist aber bei mir, wenn ich sterbe. Und also ich sag mal, diesen Verfall innerhalb von den 10 Tagen, das war erschreckend. Also selbst die Ärzte und die Schwestern, die sie ja nun kannten, 4,5 Jahre lang, sie war da, ich sag mal, meine Tochter war ein sehr lustiger Mensch und hat da also auch immer die Chemoabteilung aufgemischt und war also sehr gerne gesehen, ich sag mal. Naja, ich verstehe schon, ja klar. Ja, und ihr war aber absolut klar, dass sie keine Chance mehr haben wird, zum Schluss. Ja, ich denke ja. Habt ihr darüber nicht ganz offen gesprochen? Ja, schon. Wie gesagt, sie sagt ja, Mama, du bist dabei, wenn ich sterbe. Und Mama, du kümmerst dich um mein Kind. Vielleicht will man das auch nicht so wahrhaben. Ne? Sag mal, so die letzten 3 Tage konnten wir dann Gott sei Dank auf die Palliativ im Uniklinikum in Aachen. Und waren wir sehr, sehr gut aufgehoben, also wirklich rund umsorgt, bis zum geht nicht mehr. Nur sie brauchte halt immer mehr Morphium und hat dann so, ich sag mal so, die letzten 24 Stunden vor ihrem Tod war sie kaum mehr ansprechbar. Ja. Na? Glaubst du, dass sie große Angst hatte vor dem Schritt in die andere Welt? Sie hat mal gesagt, sie hat keine Angst vorm Sterben, sie hat Angst, ihre Tochter alleine zu lassen. Na, also ich denke mal... Aber nun ist ja das große Glück, dass du da bist und dich um das Kind kümmern kannst. Ja, Gott Wenn sei Dank. Du nicht da wärst, wäre das ja ein Drama. Ja, das ist jetzt schon kompliziert genug, das alles in der Reihe zu kriegen. Glaube ich, ja. Na, also ich sag mal, es war einfach so, du hattest eben eine Anruferin, die sowas Ähnliches sagte. So die letzten paar Minuten habe ich sie im Arm gehalten und habe dann gesagt, also ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat, aber ich habe gesagt, jetzt ist gut, jetzt kannst du gehen. Also ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich denke mal, situationsbedingt. Vielleicht macht man dann auch intuitiv das Richtige in so einer existenziellen Situation. Es gibt kaum einen ernsteren Moment im Leben als diesen. Nein. Und mein Mann war Gott sei Dank dabei. Meine Tante, durch Zufall, wollte eigentlich meine Tochter besuchen und meine Cousine. Also meine Tochter war nicht alleine. Sie hatte immer Angst, alleine zu sterben. Ach so, umso besser, dass ihr dann alle da wart. Das war schön. War denn ihre Tochter auch, war ihre Tochter auch da? Nein, Gott sei Dank nicht. Also die Tochter war einen Tag vorher noch da. Da war meine, also nachmittags nach der Schule. Und da war meine Tochter kaum noch ansprechbar. Und sie dämmerte eigentlich durch dieses Morphium vor sich hin. Und die Kleine kam rein und dann hat meine Tochter wirklich wild um sich geschlagen, wollte irgendwas sagen, konnte aber nicht sprechen. Ein Kind hat fürchterlich geheult und durch Zufall kam der Oberarzt von einer anderen Station, der sie also 4,5 Jahre begleitet hat und hat dann meiner Enkelin erklärt, dass die Mama nicht leidet und dass sie Tabletten bekommt und dass sie deshalb nicht sprechen kann. Und die Kleine hat dann so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde mit ihr alleine geredet, also auf meine Tochter eingeredet, sag ich mal. Wir waren dann draußen, sie wollte gar mit der Mama alleine sein. Und hat sich quasi an dem Tag verabschiedet von ihr. Ja, ne? Ich denke, ja. Hat deine Enkelin deine Tochter später nochmal gesehen, nachdem sie tot war? Sie wollte, also wir haben das auf der Palliativstation sehr, sehr schön gemacht. Also wir waren, ich weiß nicht, 5 Minuten oder 10 Minuten draußen, das ist ja so eine gefühlte Ewigkeit. Und als wir reinkamen, lag meine Tochter, war zugedeckt und mit Rosenblättern und lauter Kerzen in dem Raum. Also war wirklich, ich sag mal, ein friedlicher Anblick nach all dem ganzen Theater, was sie hatte und den ganzen Erkrankungen, diesem ewigen Kampf 4,5 Jahre, dass man sagen konnte, sie liegt friedlich da und es war wieder mein Kind. Sie hatte ein Lächeln auf dem Gesicht, wie mein Kind das immer hatte. Das heißt, einen entspannten Gesichtsausdruck, der vielleicht auch gesagt hat, ich habe es geschafft. Ja, mein Mann hat gesagt, das ist typisch. Melanie sagt, was macht er jetzt hier für eine Blödsinn? Ne? Und meine Enkeltochter wollte aber an dem Abend nicht kommen. Und wir haben, hatten wir vorher schon drüber gesprochen, meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben, ist bei Pütz und Roth in Berge-Stadtbach beerdigt worden. Und meine Tochter wollte zur Oma. An denselben Baum. Und ich sag mal, Pütz und Roth kennst du wahrscheinlich auch. Da ist man ja wirklich sehr gut aufgehoben und die haben es dann nochmal möglich gemacht, dass meine Enkelin dann, Samstag ist meine Tochter gestorben und montags waren wir da, um die Einzelheiten zu besprechen und da durfte die Kleine dann die Mama auch nochmal sehen. Wie hat das Kind man kann ja sagen, das Kind noch, das Kind das aufgenommen, die Mutter im Sarg? Sehr gut. Ja. Also sehr, also ich sag mal, in dem Moment, als wir da reinkamen und meine, also ich habe mich etwas erschrocken, ich denke mal, in 2 Tagen verändert sich ja auch ein Mensch. Sie hatte sie aber ja vorher nicht tot gesehen und vor 2 Jahren, als meine Mutter gestorben ist, da wollte sie unbedingt die Uroma sehen und das war also, das hat sie nicht so gut verkraftet und jetzt habe ich dann, ich hatte ein bisschen Angst, ne? Aber ich musste auch vorgehen, ne? Weil gucken, ob die Mama wirklich tot ist und dann kam sie aber rein und dann hat sie die Mama nochmal angefasst und über die Haare gestreichelt und ich glaube, das war sehr richtig, was ihr da gemacht habt, auch für das Kind, für später, dass sie sich dann nochmal von der toten Mutter verabschieden konnte. Jetzt sagt man ja, Gudrun, und das ist ja auch wahr, es gibt eigentlich für eine Mutter oder für einen Vater nichts Schlimmeres, als wenn das Kind vor einem selbst stirbt. Ja. Wie gehst du jetzt damit um? Ich weiß es nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt hier seit 7 Wochen am Kämpfen. Meine Tochter, die wohnt halt in Belgien, das habe ich ja eben gesagt, die wohnt sehr weit weg. Sorgerecht zu bekommen, Waisenrente, Kindergeld und. Du bist richtig in Action, was das Managen anbelangt. Ja, mit der Bank sich rumstreiten, weil wieder mal irgendein Papier nicht stimmt und. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich habe keine Zeit zu trauern. Vielleicht ist es im Moment auch ganz gut. Ja, ich glaube auch. Ja, es ist vielleicht ganz gut. Die Trauer wird schon noch kommen. Ja, und das sagen viele Leute, ne? Ja. Also ab und zu, wenn ich dann mal irgendwo hinfahre und sitze allein im Auto, dann laufen auch schon mal Tränen oder so, ne? Und du hast natürlich eine ganz große Aufgabe, dass du hast deine Enkeltochter. Das heißt, du musst ja für die auch gut im Leben stehen, um den letzten Wunsch auch deiner Tochter zu erfüllen. Ja, das ist ja wohl gar keine Frage. Eine Riesenaufgabe, die vielleicht auch bei der Trauer hilft. Ich denke auch. Ja, glaube ich auch. Ich denke auch. Also das war auch jetzt eine Geschichte, wo du in großer Mutterliebe deine Tochter begleitet hast bis zu ihrem letzten Atemzug. Und alles meine zusammen. Tochter hat immer zu mir gesagt, als kleines Kind schon, weil mein Vater ist sehr früh gestorben, an dem hing sie sehr. Mhm. Und da hat meine Tochter ihr ganzes Leben und hat immer gesagt, Mama, ich möchte vor dir sterben. Das ist auch wunderbar. Das ist mir so durch den Kopf gegangen und dann habe ich irgendwann so 1-2 Tage, bevor sie gestorben ist, habe ich gesagt, jetzt kriegst du wieder deinen Willen. Also ich merke schon, du bist rheinisch, du siehst die ganze Sache mit ein bisschen Humor. Das ist natürlich muss auch, man doch. Ja, aber das ist eine Gnade, wenn man das kann. Wirklich, das ist eine Gnade. Geht ja anders nicht. Alles ist für was gut, auch dass ich so früh Mutter geworden bin. Ja. Wäre ich 20 Jahre älter gewesen, weiß ich nicht, ob ich das geschafft habe. Ne? Ja, ja. Gute, und ich danke dir sehr herzlich für den Anruf und auch, dass du uns deine persönliche Geschichte erzählt hast und wünsche dir, deiner Familie, deinem Enkelkind von Herzen alles Gute und viel Kraft für die jetzt vor euch liegende Zeit. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss, Gute und tschüss. Und weiter geht es mit Dagmar. Dagmar ist 69. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Dagmar. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann. Ich freue mich auch, dass du da bist. Thema die Liebe und der Tod hat mich bewegt, als ich es vor ein paar Tagen hörte. Und ich dachte, ich sollte vielleicht auch an andere Menschen etwas weitergeben, was ich so stark empfunden habe. Mhm. Ich habe meine beiden Eltern gepflegt. Mein Vater 1982 mit Bauchspeicheldrüsenkrebs unheilbar 1 Jahr begleitet. Mhm. Was sehr schwer war natürlich, aber auch von großer Liebe und Vertrauen geprägt war, weil er ja so Angst hatte. Hast du ihn zu Hause gepflegt? Ich habe ihn im Krankenhaus und zu Hause gepflegt und habe ihn dann im Krankenhaus, bekam ich zum Schluss eine Information einer Oberschwester, die sagte, holen Sie bitte Ihren Vater hier raus, hier blühen die Metastasen, nehmen Sie ihn nach Hause, er wird in kurzer Zeit sterben, aber Sie können dann alles für ihn tun. Mhm. Und da hatte ich auch einen Arzt, der dann auch geholfen hat. Aber da lebte deine Mutter ja noch. Ja, meine Mutter war krank geworden inzwischen. Ach so, das heißt, sie konnte dir gar nicht viel helfen? Nein, ich war ganz alleine mit der Entscheidung und ich wusste nur, mein Vater war voller Hoffnung eigentlich und gleichzeitig wusste er doch, dass er sterben musste. Nun ist das ja manchmal auch ein schwieriges Verhältnis zwischen Kindern und den Eltern, was das Pflegen anbelangt. Ja, das war sehr, sehr schwer in beiden Fällen. Also beim Vater noch viel mehr, dass die Tochter plötzlich also ihn körperlich pflegt und da ist Scham im Spiel und Hemmung. Ganz viel. Und ich habe damals durchgesetzt, im Krankenhaus zu übernachten, wenn er dort war. Und es war die Zeit der ersten onkologischen Praxen. Also in Hamburg konnte man eine onkologische Praxis für eine Chemotherapie, eine palliative übrigens, die so furchtbar war, dass mein Vater sagte, es sei schlimmer als Krieg und Verfolgung. Und es war grauenhaft. Ich war sehr erleichtert und sehr für ihn sehr erleichtert, als er endlich sterben konnte, ja. Er ist dann zu Hause gestorben. Ich war mit ihm ganz alleine, er ist zu Hause gestorben. Und aber du hattest dann auch noch die kranke Mutter auch noch gleichzeitig? Die hatte ich gleichzeitig, aber die verschwand eher im Hintergrund, weil das Geschehen um meinen Vater doch sehr dramatisch war. War erstmal wichtiger. Und dann habe ich mit meiner Mutter, nachdem sie Witwe war, gutes Verhältnis weiter gehabt. Sie war natürlich sehr traurig. Und dann ist sie 95 an Alzheimer erkrankt. Oh. Und auch da habe ich sofort gesagt, ich werde sie nicht verlassen, natürlich immer bei ihr bleiben. Wie lange hast du deine Mutter dann? 7 Jahre. 7 Jahre. Ja, rund um die Uhr. Mein Gott, Dagmar, was hast du für eine Lebensleistung? Ja, das finde ich dann auch. Und trotzdem mache ich auch mir immer Schuldgefühle. Aber ich habe eigentlich alles getan für die Eltern. Und meine Aussage, dachte ich, die hier vielleicht auch für andere Menschen zu geben. Man gewinnt so unglaublich viel an dieser Nähe und Vertrauen und sagt sich Dinge, die man sonst nie gesagt hat, weder in Ton noch in Worten. Und sieben Jahre die Mutter pflegen, die an Alzheimer erkrankt ist, ist, ich ahne die ungeheure Belastung. Ja, du sprichst immer so von deinen Eltern und was du für die getan hast. Wie sah denn dein Leben damals aus? Hattest du einen Mann? Hattest du Kinder? Nein, ich war geschieden und ich hatte einen Freund, dieser Freund bei meinem Vater hat das sehr begleitet. Mhm. Auch noch ein anderer guter Freund, ein Pastor, wunderbar. Das war dann auch bei meiner Mutter, aber Freundinnen haben eigentlich nie gefragt, können wir mal helfen? Das sind so kleine Enttäuschungen. Also diese Männer waren Partnerschaften? Ja, Partner, aber auch gute Kameraden einfach. Warst du denn in diesen Zeiten, in diesen vielen Jahren auch noch nebenher berufstätig? Nein, ich habe also dieses eine Jahr mit meinem Vater habe ich meinen Beruf aufgegeben. Und bei meiner Mutter war ich 53 und habe auch dann gesagt, nein, dann mache ich das nicht mehr weiter. Ich hatte eine sehr schöne Tätigkeit, aber ich sah die Angst meiner Mutter. Bei Alzheimer-Patienten haben oft viel Angst, weinen und zweimal in der Kurzzeitpflege und nie wieder. Und dann habe ich sie nie wieder alleine gelassen. Mhm. Und den Tod hat sie sich ausgesucht, genau in der Viertelstunde, wo ich nicht im Raum war. Und auch das habe ich dann verstanden. Sie wollte dann alleine gehen. Ja, ich glaube. Mhm. Ich habe das gehört und ich habe das so akzeptiert. Was war das Schwierigste in diesen sieben Jahren bei der Pflege deiner Mutter? Das war, dass sie nicht mehr leben. Einerseits sehr lebensfroh war, eine zarte kleine Dame, eine Berlinerin, die nicht rumpiepste und nichts, ich will sagen, sie nörgelte nicht und nichts. Sie war einfach nur dankbar, ja. Und ich nahm sie überall mit hin. Aber sie sagte immer wieder, was habe ich und kannst du mir ein Kissen auf den Kopf drücken und was ist der Sinn des Lebens? Und ich muss sagen, in beiden Fällen, Vater und Mutter, hat die Kirche mich komplett im Stich gelassen. Inwiefern? Protestantische Kirche. Ich holte dann einen Pfarrer, ich selbst war gar nicht in der Kirche, aber ich holte einen Pfarrer und sagte, können Sie mal mit meiner Mutter sprechen? Sie fragt nach dem Sinn des Lebens, ja. Und das war dann eine völlige Unfähigkeit, völlig, völlig. Und dann habe ich eben die Entscheidung, auch als meine Mutter in ein Koma dann fiel, habe ich einem Arzt Bescheid gesagt und er hat gesagt, ja, aber das Morphin müssen Sie selbst spritzen. Mhm. Und das waren, wenn man sagt, vielleicht die Zäsur des Lebens ist, dass diese Entscheidung bei Vater und Mutter ganz, ganz allein, da kann einem keiner helfen. Das heißt, du hast bei deiner Mutter und bei dem Vater das Morphium gespritzt, das Morphium, was dann die finale Phase eingeleitet hat. Genau. Da kann man sagen, dass das auch eine Form von aktiver Sterbehilfe war? Das kann man so sagen, das war meine Liebe. Das war deine Liebe, das haben wir heute schon mal gehört. Ja, und eben. Auch dir gegenüber meinen hohen Respekt, dass du das gemacht hast, alles, was du gemacht hast. Du hast es aus der Motivation tiefer Liebe gemacht. Tiefer Liebe. Mhm. Und einmal vielleicht das so zu geben, was meine Eltern mir gegeben haben. Und ich, das schleppe ich nun mein Leben. Jetzt werde ich 70. Ich schleppe das mit mir rum. Einerseits als große Gnade, dass ich das überhaupt so machen dürfte. Sag mal, ich muss mal eben unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Aber ich bitte dir gerne an, dass wir uns gleich nochmal bei dir melden. Ja, so, gut. Das machen wir. Dann legst du bitte auf und wir melden uns. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke vielmals. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live. Ich hoffe pünktlich und wieder im Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Tschüss.